ist völlig irre. Es frisst ein Parasit im Kopf von mir. Und nichts ist mehr, wie's einmal war zuvor. Ein Wölferrudel heult vor meinem Tor. Ich lebe einen endlos Albtraum-Totentanz. Pein und Schmerz gewirr. Binden einen Dornenkranz. Und die Welt ist völlig Die Welt verliert den Kopf. Ich spür, wie sehr vor Angst mein Herz mir klopft. Ich treib auf einem See verkehrt herum. Doch atme ich, ertrink ich und verstumm. Ich wehr mich vor den Geistern, die mich namenlos packen grob am Schopf. Schauerlicher Leichentross. Und die Welt verliert den Kopf. Aus den Gräbern kriechen Kreaturen. Tote Freunde sind mir auf den Spuren. Gott verlass und taumeln die Figuren. Tauchen in die schwarze Flut aus Blut. Die Welt wird ganz verrückt. Ich bin, wo ich auch stehe, vor Angst gebückt. Ein Albtraum, der noch schlimmer ist als der. Und Satans Scherben kreisen um mich her. Es kann nicht sein, dass sie nicht sehen, was Angst mir macht. Was mich fast erdrückt. Nacht ist Tag und Tag ist Nacht und die Welt ist ganz verrückt. Die Welt läuft amok nun und finstere Monster lauern auf mein Tun. Ich seh die Schlangen singen um mich her. Der Sensemann schwingt grinsend seinen Speer. Ich schrei in Stille, schlecht ist gut und gut ist Schein. Heilig ist profan. Besser ist es irr zu sein. Wenn die Welt verrückt sein kann. Wenn die Welt verrückt sein kann. Die Welt verrückt.